Und am ersten Tage der süßen Brote, da man das Osterlamm opferte, sprachen seine Jünger zu ihm. Wo bist du? Wo bist du? Und sagten zu ihm, einer nach dem anderen.